Am Landgericht Hamburg findet aktuell der G20-Rondenbach-Prozess statt. Bei diesem Prozess stehen 6 GenossInnen vor Gericht, die im Juli 2017 gegen den G20-Gipfel auf der Straße waren. Damals waren tausende Menschen in Hamburg und haben gegen dieses Treffen protestiert. Die G20-Staaten sind die mächtigsten kapitalistischen Staaten der Welt. Sie stehen für Krieg, Militarisierung, die Zerstörung des Klimas, die Abschottung gegen Geflüchtete, für patriarchale Unterdrückung und für die Ausbeutung von ArbeiterInnen weltweit. Sie stehen für die Durchsetzung einer imperialistischen Weltordnung und sind verantwortlich für Hunger, Armut und Leid. Wir bekämpfen ihre Herrschaft und setzen uns für eine solidarische Welt ohne Profitstreben und Konkurrenzkampf ein. Dafür waren wir 2017 zusammen mit Tausenden in Hamburg und haben den Mächtigen gezeigt, was wir von ihrer Politik halten. Die Antwort des Staates war eine massive Repression gegen uns. Es gab bereits im Vorfeld des G20 Einschränkungen der Versammlungsfreiheit durch Demonstrationsverbote auf einem Gebiet von knapp 40 Quadratkilometern in der Hamburger Innenstadt und im Verbot von Camps für GipfelgegnerInnen. Die Welcome to Hell-Demo am 6. Juli wurde von der Polizei brutal zerschlagen. Es gab an vielen Stellen in Hamburg im Laufe des Gipfels ein extremes Ausmaß staatlicher Gewalt. Auch Gummigeschosse wurden auf VersammlungsteilnehmerInnen abgeschossen und das SEK terrorisierte mit Kriegswaffen ganze Straßen. 6,5 Jahre nach dem G20-Gipfel hat die Staatsanwaltschaft immer noch einen starken Verfolgungswillen und wünscht sich Haftstrafen. Für das Mitlaufen auf einer Demonstration gegen den G20-Gipfel, bei der es zu massiver Polizeigewalt und zahlreichen Verletzten kam. Am 7. Juli waren AktivistInnen ab dem frühen Morgen unterwegs, um zu demonstrieren und um Zufahrtswege der GipfelteilnehmerInnen zu blockieren. Vom Protestcamp in Altona machten sich verschiedene Demonstrationszüge auf den Weg. Eine Gruppe von etwa 200 Menschen traf auf dem Weg in die Innenstadt auf mehrere Polizeieinheiten, die die Demonstration in der Straße Rondenbach in Hamburg-Bahrenfeld brutal von vorne und hinten angriff und innerhalb kürzester Zeit zerschlug. Insgesamt wurden am Rondenbach die Personalien von 73 Menschen durch die Polizei aufgenommen. Davon wurden 59 Personen vorläufig festgenommen und in die Gefangenensammelstelle gebracht. 14 Menschen waren so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Es wurden im Rondenbach-Verfahren an 85 Personen Anklageschriften verschickt. Es gab bereits 2 Prozesse. Bekannt wurde das Rondenbach-Verfahren vor allem durch Fabio aus Italien, der damals 5 Monate in Untersuchungshaft saß. Sein Prozess platzte 2018. Im August 2023 wurde sein Verfahren eingestellt. Ein weiterer Prozess gegen 5 Personen, die 2017 noch minderjährig waren, wurde 2021 wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Nun hat ein neuer Rondenbach-Prozess gegen 6 Betroffene am 18. Januar 2024 in Hamburg begonnen und soll bis in den August andauern. 25 Prozesstermine sind bisher gesetzt. Die Anklage lautet auf schweren Landfriedensbruch. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten allerdings keine selbstbegangenen Straftaten vor. Mithilfe des Konstrukts der gemeinschaftlichen Tat will die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung ohne konkret individuellen Strafnachweis erreichen. 2017 entschied der Bundesgerichtshof, dass ein sogenanntes ostentatives Mitmarschieren als Landfriedensbruch bestraft werden könne. Dieses Urteil sollte laut Bundesgerichtshof aber auf Hooligan-Gruppen und nicht auf Demonstrationen angewendet werden. Die Hamburger Staatsanwaltschaft will jetzt aber genau dieses Urteil auf den Rondenbach-Prozess übertragen. Eine Verurteilung im Rondenbach-Prozess würde somit eine massive Einschränkung des Demonstrationsrechts bedeuten. Der Staatsanwaltschaft Hamburg geht es darum, entlang des Verfahrens das Versammlungsrecht zu verschärfen. Umso wichtiger ist es, solidarisch mit den Betroffenen zu sein und den Angriff auf die Versammlungsfreiheit gemeinsam abzuwehren. Die Verhandlungen sind öffentlich, es gibt bei jedem Prozesstermin Kundgebungen vor dem Gerichtsgebäude, immer eine Stunde vor Beginn. 6 Genossinnen werden hier auf die Anklagebank gezerrt, doch gemeint sind wir alle. Deswegen zeigen wir gemeinsam Solidarität mit den Betroffenen. Für die Einstellung aller Verfahren, United we stand.